Sie hat keinen bestimmten einzelnen Gegenstand, mit dem sie sich zu beschäftigen hätte, sondern reflektiert als Erkenntnistheorie auf die Grundlagen und Bedingungen von Erkenntnis überhaupt. Als Ontologie und Metaphysik auf die Möglichkeit einer Idee von der Einheit der Mannigfaltigkeit in dieser Welt. Philosophie ist ohne alle die Inhalte, die in ihrer Geschichte entwickelt wurden und ohne alle Gestalten, die sie je angenommen hat, nicht denkbar. Und doch geht sie nicht in ihrer Geschichte auf. Sie entwirft einen weltanschaulichen Horizont und ist insofern über jede Einschränkung auf einen Beruf hinaus. Kann Philosophie also überhaupt als ein Fachstudium und ein akademischer Beruf betrieben werden? Wer aufgefordert wird, zum Thema Philosophie als Beruf zu sprechen, sieht sich in der unbehaglichen Lage, an einem berühmten und kaum erreichbaren Vorbild gemessen zu werden. Max Webers beide großen Vorträge, Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf, setzen schon durch den Anklang des Titels einen nicht abzuweisenden Vergleich. Indessen sind die Themen nicht ohne weiteres vergleichbar. Denn ob mit gleicher Klarheit wie für Wissenschaft bestimmt werden könne, was Philosophie sei, ist mindestens fraglich. Und gehen auch Politik und Philosophie in mancher Hinsicht eine enge Verbindung ein? Und gibt es auch Ähnlichkeiten in den ethischen Normen, die den politisch Handelnden wie den Philosophierenden verpflichten sollten? So ist doch die Art des Engagements in beiden Fällen zu verschieden, als dass der Argumentationshorizont sorglos übernommen werden dürfte. Ob Philosophie überhaupt ein Beruf sein könne und wie dies gegebenenfalls möglich sei, muss erst noch gefragt werden. Geht man vom bürgerlich-rechtlichen und ökonomischen Sinn des Wortes Beruf aus, also von dem, was man als die Laufbahn eines Menschen bezeichnet, so eignet sich das Studium der Philosophie bzw. das Vermögen zu philosophieren bestenfalls dazu, die Voraussetzungen für die Stelle eines Hochschullehrers oder eines Schullehrers dieses Fachs zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Lehrfächern an Schule oder Hochschule, deren Fachspezifik identisch ist mit den in diesem Fach entwickelten Theoremen und den in sie eingegangenen Sachverhalten, gilt dies für die Philosophie gerade nicht. Philosophie ist keineswegs die Summe aller philosophischen Systeme, Theorien und Auffassungen. Und sie hat es nicht etwa unmittelbar mit Tatsachen zu tun, die in der Welt vorkommen, denn solche Tatsachen sind Gegenstand der einzelwissenschaftlichen Forschung. Sondern sie wendet sich auf das Verhältnis des Denkens zu den Tatsachen, die Gegenstände und Inhalte dieses Denkens sind. Und allein dieses Verhältnis ist es, mit dem Philosophie im strengen Sinne des Wortes befasst ist, das den innersten Kern aller philosophischen Probleme ausmacht und über das sie Aussagen treffen kann, die mehr als bloße Meinungen sind. Als am Anfang der abendländischen Philosophie Parmenides den Satz aussprach, to gar auto noein estin te kai einai, dasselbige aber sind Denken und Sein, hatte er das Feld philosophischer Grundlegung bereits abgesteckt. Seitdem tut Philosophie im Grunde nichts anderes, als eben dieses Feld zu beackern. In einem naiven Vorverständnis werden nun aber Denken und Sein doch gerade als zweierlei auseinandergehalten. Wie kommt Parmenides dazu zu sagen, sie seien dasselbige? Kants Beispiel von den 100 Talern macht die Verschiedenheit deutlich. Von 100 gedachten Talern kann ich mir nichts kaufen. Allerdings ist der Gedanke selber eine Tatsache. Das heißt, Das Gedanke sein ist eine Art Sein. Nun ist ein Gedanke aber nicht einfach ein Gedanke, wie ein Stein ist und sonst nichts. Vielmehr ist ein Gedanke immer ein Gedanke von etwas. Und anders kann er gar nicht sein. Denken heißt etwas denken. Zum Beispiel 100 Taler denken. Der Gedanke ist nicht verschieden von dem, was er enthält. So wie der Gedanke 100 Taler, das ist, was er ist, dadurch, dass 100 Taler gedacht werden. Er enthält 100 Taler, aber nicht wirklich, sondern als Vorstellung. Sie sind durch den Gedanken dargestellt. Sie sind in ihm enthalten als Bild. Dass dieses Enthaltensein gedacht werden müsse, wie zum Beispiel das Enthaltensein eines Spiegelbildes im Spiegel, hat Josef König herausgestellt. Das Verhältnis des Gedankens zur Wirklichkeit entspricht also dem Verhältnis des Bildes zum Abgebildeten. Unter Punkt 2 des Traktatus Logico-Philosophicus konstatiert Wittgenstein: Wir machen uns Bilder der Tatsachen. Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit. Nach dieser Auffassung gehört also zum Bilde auch noch die abbildende Beziehung, die es zum Bilde macht. Und das Bild ist eine Tatsache. Natürlich ist das Bild eine Tatsache. Und als solche ist es. Aber es ist eben diese abbildende Beziehung und nicht das Abgebildete selber. Wie wir uns drehen und wenden mögen, Sein und Denken sind gerade nicht dasselbe, sondern anderes. Wir können indessen unserem Denken nur dann Geltung beglaubigen, wenn wir zeigen können, dass das Gedachte und die mit dem Denken gemeinte Wirklichkeit in gewisser Weise doch dasselbe sind. Gerade darauf zielt der Satz des Parmenides. Und wir können ihn uns nicht aneignen, indem wir ihn so hinnehmen, wie er dasteht, sondern wir müssen an uns selbst und in uns selbst jene Prozesse nachvollziehen oder eher neu vollziehen, die den Parmenides zu jener Einsicht gebracht haben und die nur dann angemessen vollzogen sind, wenn sie uns auch zu jener Einsicht bringen und darin zugleich den Vollzug der Denkvorgänge aufbewahren, die uns dahin gebracht haben, sodass wir in unserer Einsicht nicht nur den eingesehenen Sachverhalt, sondern auch die Einsicht selber noch mit betrachten. Hegel hat dies in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes als Forderung an philosophisches Denken gestellt. Weil die Philosophie wesentlich im Elemente der Allgemeinheit ist, die das Besondere in sich schließt, so findet bei ihr mehr als bei anderen Wissenschaften der Schein statt, als ob in dem Zwecke oder in den letzten Resultaten die Sache selbst und sogar in ihrem vollkommenen Wesen ausgedrückt wäre, gegen welches die Ausführung eigentlich das Unwesentliche sei. Worin könnte mehr das Innere einer philosophischen Schrift ausgesprochen sein, als in den Zwecken und Resultaten derselben? Wenn aber ein solches Tun für mehr als für den Anfang des Erkennens, wenn es für das wirkliche Erkennen gelten soll, ist es in der Tat zu den Erfindungen zu rechnen, die Sache selbst zu umgehen und dieses beides zu verbinden, den Anschein des Ernstes und Bemühens um sie und die wirkliche Ersparung derselben. Denn die Sache ist nicht in ihrem Zwecke erschöpft, sondern in ihrer Ausführung. Noch ist das Resultat das wirkliche Ganze, sondern es zusammen mit seinem Werden. Der Zweck für sich ist das unlebendige Allgemeine, wie die Tendenz das bloße Treiben, das seiner Wirklichkeit noch entbehrt, und das nackte Resultat ist der Leichnam, der die Tendenz hinter sich gelassen. Solche Bemühungen mit dem Zwecke oder den Resultaten sind daher eine leichtere Arbeit, als sie vielleicht scheinen. Denn statt mit der Sache sich zu befassen, ist solches Tun immer über sie hinaus. Statt in ihr zu verweilen und sich in ihr zu vergessen, greift solches Wissen immer nach einem anderen und bleibt vielmehr bei sich selbst, als dass es bei der Sache ist und sich ihr hingibt. Statt Resultate zu reproduzieren, wie fertige und handhabbare Formeln, hat die Philosophie die Darstellung des Gedankens in seinem Werden, also das Denken selbst als das Denken eines Bestimmten zum Inhalt. Dies erst ist ein kritisches Verhältnis zu unserem eigenen Denken. Denn nur dann haben wir eine Einstellung, die uns gestattet, ein Kriterium dafür zu finden, ob der Gedanke mit dem von ihm ausgedrückten Seienden übereinstimmt. Noch einmal können wir dies an Wittgensteins Setzungen ablesen. Was das Bild mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie auf seine Art und Weise abbilden zu können, ist seine Form der Abbildung. Auf diese Form, einschließlich der des Abbildungsprozesses selbst, richtet sich das einzige echt philosophische Interesse der Philosophie. Der Satz des Parmenides zielt darauf, die Möglichkeit sicherzustellen, dass Gedanke und Seiendes übereinstimmen oder auch nicht übereinstimmen. Und diese Möglichkeit wird dadurch garantiert, dass als Form der Abbildung Denken dasselbige ist wie Sein. An dieser Erörterung wird zweierlei offenkundig. Einmal zeigt sie, wie, abgesehen von ihren historischen Bedingtheiten und Fassungen und bezogen auf das in ihnen angesprochene Sachproblem, philosophische Aussagen aufeinander abbildbar sind. Zum anderen aber macht sie uns klar, dass Philosophiedozenten, die ihren Beruf als Ausbreitung doxographischer Kenntnisse betreiben, noch nicht den Anspruch erheben können, zu philosophieren. Die Berufsausübung, die sich mit der Vermittlung von Philosophie befasst, ist also nicht eigentlich Philosophie als Beruf. Was Philosophie tun kann, ist mit den Charakteristika einer Berufsausübung gar nicht zu fassen. Ist jedes Wissen die Reflexion von Tatsachen im Denken und kann folglich diese Reflexion von Tatsachen jeweils im Hinblick auf bestimmte, abgrenzbare Tatsachenbereiche auch zum Beruf in einer arbeitsteilig produzierenden Gesellschaft gemacht werden, in welcher es ja überhaupt erst einen Sinn hat, von Berufen zu sprechen, so ist die Philosophie als auf eben diesen Vorgang der Reflexion gerichtet, Reflexion der Reflexion. Reflexion der Reflexion kann nun aber niemals als ein spezialisiertes Geschäft betrieben werden, sondern ist eine Erkenntnisleistung, die mit jedem unserer Akte, Bewusstseinsakte wie Akte der Praxis, verknüpft werden kann. Diese Erkenntniseinstellung einzunehmen und zu philosophieren, ist also jedem Menschen zu jeder Zeit möglich und ist ihm, weil er sich als selbstbewusstes Wesen verwirklichen soll, auch aufgegeben. Philosophie als universale Aufgabe des Menschengeschlechts. Das ist eine schön klingende Forderung, in der der Geist der Aufklärung lebt, die sich nach Kants großartiger Definition als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit versteht und sich unter das Gebot des Vage zu wissen stellt. Doch die abstrakten und keineswegs leicht eingänglichen Erörterungen über die Struktur dieses Verhältnisses der Reflexion, die wir eingangs angestellt haben, machen uns klar, welche Schwierigkeiten der Einlösung dieser Forderung entgegenstehen. Die natürliche Welteinstellung, wie Husserl dies nannte, in der sich der Mensch im Umgang mit den Tatsachen befindet, nimmt gerade die Beziehung des Subjekts auf die Objekte unbefragt hin. Das Abbildverhältnis, als welches er die Erkenntnis auffasst, ist ihm unproblematisch. Denn unter der Voraussetzung, dass sich ihm das Seiende im Denken auf eine hinreichend genaue und angemessene Weise darstelle, verhält er sich ja in seiner alltäglichen Lebenspraxis. Und weil ihm diese ja im Großen und Ganzen auch erwartungsgemäß gerät und er Störungen und Zufälle im Rahmen des naiv-realistischen Erkenntnismodells durchaus noch erklären kann, besteht für ihn kein Anlass, auf das Verhältnis von Denken und Sein ein besonderes Augenmerk zu richten. Die Meinungen, die wir von den Tatsachen haben, bleiben in der Selbigkeit von Sein und Denken sicher aufgehoben und für das Alltagsbewusstsein und seine Bedürfnisse nivelliert sich dabei auch der Unterschied, den Parmenides zwischen dem Sein-Denken und dem Denken von Seienden festgestellt hat. Ja, diese Nivellierung gehört konstitutiv zum Alltagsbewusstsein, den Doxa Broton, den Meinungen der Sterblichen, wie Parmenides gesagt hatte. Erst mit dem Beginn der Neuzeit und aus Gründen, die hier nicht weiter erörtert werden können, wird der Realismus der natürlichen Welteinstellung in Zweifel gezogen. Aber die erkenntnistheoretische Wendung in der Philosophie, die mit Descartes einsetzt und die seitdem den Modus des Philosophierens unwiderruflich bestimmt, bleibt dem Alltagsbewusstsein, selbst dem des empirischen Forschers, unnatürlich und wird von ihm allenfalls in Feiertagsstunden nachvollzogen. Vom Discours de la méthode des Descartes bis zur Kritik der reinen Vernunft Kants dient die Transzendentalphilosophie zwar der Beruhigung des wissenschaftlichen Gewissens über seine Geltungsansprüche, hat aber keine erkenntnisleitenden Funktionen im wissenschaftlichen Forschungs- und Arbeitsprozess selbst. In ihrer alltäglichen Praxis huldigen die Wissenschaften mit Erfolg einem, wie Lenin sagte, verschämten Materialismus. Von daher stellt sich also kein unabweisbares Bedürfnis nach Philosophie als Reflexion der Reflexion ein. Die Philosophie gerät mehr und mehr in den Stand einer luxurierenden Spezialdisziplin, die um ihrer selbst willen betrieben wird und esoterisch eine höhere Wahrheit zu erreichen und zu verwahren vorgibt, die dem gemeinen Volke nicht zugänglich sei und deren die Welt sich auch gar nicht bedient. Sie wird zu einem Beruf ohne Zweck und Berufsfeld und dadurch umso anfälliger dafür, für irgendwelche ihr äußerlichen Zwecke ideologisch in Anspruch genommen zu werden. Die Geschichte der Philosophie nach Hegel legt vielsagend Zeugnis von diesem Verfall ab. Um das Berufsbild des Philosophen ist es also schlecht bestellt. Allenfalls könnte er sich noch in dem Zerrbild erkennen, das der Spötter Aristophanes von Sokrates entworfen hat. Doch gerade der Rückzug in die sektiererische Selbstgenügsamkeit einer sogenannten kritischen Philosophie und einer ihr komplementären, sich nur noch als Historiographie verstehenden Philosophiegeschichte, hat den Philosophen die Chance genommen, ihre genuine Aufgabe der Reflexion wieder als eine auf aktuelle Lebenspraxis bezogene zu begreifen. Denn wohl hat sich gezeigt, dass die empirischen Wissenschaften für ihr Tun der erkenntnistheoretischen Reflexion nicht oder nur in den seltenen Fällen einer Grundlagenkrisis bedürfen. Das aber, woran Wissenschaft samt wissenschaftlicher Technik einen immer größeren und maßgeblicheren Anteil hat, nämlich die Bewältigung unserer nur noch gesellschaftlich zu bewältigenden Lebensprobleme und Überlebensprobleme, entzieht sich mehr und mehr dem selbstverständlichen Zugriff aus der natürlichen Welteinstellung. Dieser Zugriff vollzieht sich im Horizont der Setzung von Zwecken. Zwecke sind primär unmittelbar erstrebte, besondere Sachverhalte, deren Verwirklichung aus irgendeinem Grunde als wünschenswert gilt. Zwecke sind unmittelbar unserer gesellschaftlichen Praxis inhärent. Es leuchtet ein, dass die mannigfaltige Menge individueller und gesellschaftlicher Zwecke nicht aus je isolierten Einzelzwecken besteht, sondern einen systematischen Zusammenhang von jedem mit jedem, also ein System von Verknüpfungen und Interdependenzen bildet, das dem Alltagsbewusstsein in seiner unmittelbaren Gerichtetheit auf den singulären Gegenstand nicht transparent sein kann und das auch in der Spezialisierung der Einzelwissenschaft oder der einzelnen Berufstätigkeit nicht aufzuscheinen vermag. Das System der Zwecke ist prinzipiell nur als ein sich unendlich iterierendes denkbar, dessen System Ganzheit transempirisch ist, wie die Idee von Totalität überhaupt. Die gesellschaftliche Praxis kommt aber ohne den Grenzbegriff oder kantisch gesprochen die regulative Idee von Totalität nicht aus, wenn sie nicht in eine irrationale Anarchie von individuellen oder Gruppenhandlungen verfallen soll. Die regulative Idee der Totalität wird, weil sie transempirisch ist, nur dann zu gewinnen sein, wenn das Prinzip der Konstruktion des Reichs der Zwecke angegeben werden kann. Dieses Prinzip liegt aber nicht in der einfachen Reflexion der Tatsachen in unserem Denken, also in jenem Abbildungsprozess, von dem Wittgenstein spricht, sondern in der Verknüpfung der Tatsachen im Denken, aus der die Rückkopplung auf die Wirklichkeit entspringt. Die zwecksetzende Beziehung setzt die abbildende Beziehung voraus. Diese geht in jene mit ein. Um über die einzelne Zwecksetzung hinaus zu einem System von Zwecken als dem Steuerungsmechanismus unserer gesellschaftlichen Praxis zu kommen, muss mit den Bildern von den Tatsachen die abbildende Beziehung und die in ihr sich manifestierende Verknüpfung von disparaten Tatsachen in der Extension des Raumes und der Zeit zugleich gedacht werden. Genau dies ist, wie wir gesehen haben, die Reflexion der Reflexion. Diese entwirft eine Totalität möglicher Beziehungen von Subjekt und Objekt als Grenze der Iterationen, die in der Einzelheit des einzelnen Zwecks schon angelegt sind und deren Systematik angegeben werden muss, um die Rationalität der gesellschaftlichen Praxis zu garantieren. Am Ende dieses Konstruktionsprozesses, der eine Theorie von Welt entwirft, und das heißt eine philosophische Theorie, um das Verhalten in der Welt zu regulieren, steht dann wieder der Einzelne, nun aber aus Gründen und in dialektischer Vermitteltheit aller Zwecke gesetzte Zweck, der Antrieb dieses und jenes bestimmten Tuns ist. Hegel hat diese Entfaltung der Theorie und ihre Rückkehr zum Anfang der Praxis in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes ausgesprochen. Das Gesagte kann auch so ausgedrückt werden, dass die Vernunft das zweckmäßige Tun ist. Das Resultat ist nur darum dasselbe, was der Anfang, weil der Anfang Zweck ist. Oder das Wirkliche ist nur darum dasselbe, was sein Begriff, weil das Unmittelbare als Zweck das Selbst oder die reine Wirklichkeit in ihm selbst hat. Der ausgeführte Zweck oder das daseiende Wirkliche ist Bewegung und entfaltetes Werden. Eben diese Unruhe aber ist das Selbst und jener Unmittelbarkeit und Einfachheit des Anfangs ist es darum gleich, weil es das Resultat, das in sich zurückgekehrte, das in sich zurückgekehrte aber eben das Selbst und das Selbst die sich auf sich beziehende Gleichheit und Einfachheit ist. Diesen Übergang von der Praxis zur Theorie und zurück zur Praxis so zu vollziehen, dass Praxis nicht länger begriffslos bleibt, ist der Beruf der Philosophie. Und mithin ist es ihr Beruf, sich in ihrem eigenen Tun selbst wieder in Praxis aufzuheben. Ein Essay von Hans-Heinz Holz im dritten Programm. Philosophie als Beruf.